Aufgabe 4a. Dialog 1. Frau Klein, haben Sie Kinder? Ja, ich habe 3 Kinder. Wie alt sind Sie? Meine Kinder sind 6, 12 und 14 Jahre alt. Dialog 2. Oliver, haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Und Sie? Ich habe 2 Kinder. Meine Tochter ist 9 und mein Sohn ist 13. Dialog 3. Elena, haben Sie Kinder? Ja, ich habe ein Kind. Meine Tochter ist 2. Sie ist noch klein. Meine Kinder sind groß. Sie sind 28 und 34.